وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، ich grüße euch, liebe Brüder, liebe Schwester, für unseren heutigen Vortrag. Und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala als erstens, dass er unsere Taten annimmt und dass er unsere guten Werke annimmt und vervielfacht. Möge Allah uns alle recht leiten. Möge Allah uns von den Sünden beschützen. Möge Allah unsere Glaube stärken gegen den Shaitan und gegen die Begierden des diesseitigen Lebens. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben das letzte Mal den Hadith 161 und den Hadith 162 studiert. Und wenn einer von euch sich erinnert, wir haben über ein Gleichnis gesprochen. Ein Gleichnis, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Er gegenüber seiner Nation, er hat ein schönes Gleichnis gegeben, damit wir begreifen, zu welchem Art der Menschen wir gehören. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Beispiel gegeben. Er im Vergleich zu seiner Nation, wie ein Regen. Ein Regen, der kommt runter. Der erreicht drei Arten von der Erde, vom Boden. Der erste Art, das ist die Erde, die das Wasser annimmt und davon fruchtbar wird und Gemüse und Obst gibt. Und das ist gut in zwei Weisen. Erstmal, diese Erde bleibt immer gesund. Und zweitens, die Menschen nehmen von dieser Erde ihren Nutzen. Ein zweites Beispiel war, ein Boden, was das Wasser annimmt. Er nimmt das Wasser nicht drin und er macht keine Pflanzen davon, sondern das Wasser, das ist wie ein glatter Boden, das Wasser bleibt über dem Boden und die Menschen trinken von dem Wasser. Aber er selber oder der Boden selber hat keinen Nutzen davon. Und der dritte Boden, der nimmt das Wasser ein, er schluckt das ein, das Wasser geht weg, wohin? Gibt es nichts und er gibt keine Pflanzen, keine Früchte, keine Gemüse, nichts. Er sagt, der Bruder sagt, und das ist richtig, der Regen, das ist das Wissen und die Botschaft und die Rechtleitung, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen gebracht hat. Der erste Boden, der fruchtbar ist und sich selber nutzt und anderen Menschen nutzt, das ist derjenige, der das Wissen genommen hat und danach gelebt hat und das praktiziert hat, aber nicht nur. Und er hat anderen Menschen gelehrt und er hat anderen Menschen recht geleitet. Das ist die beste Art. Zweite Art, das ist derjenige, der zwar Wissen genommen hat. Er gibt das Wissen weiter, aber er selber, naja, er praktiziert nicht so. Aber alle Menschen nehmen von ihm Wissen. Das ist auch keine gute Art. Der erste Art ist der einzig gute Art. Und der zweite, dritte Boden, das ist der, das Wasser annimmt und verschluckt. Er sagt, das sind die Leute, die viel wissen. Und die hören die Wahrheit vom Koran und von der Sunna des Propheten, aber das kommt von hier rein und hier raus. Sie nützen sich selbst nicht. Und sie bringen keine Nutzen für andere Menschen. Möge Allah uns davon bewahren. Heute sprechen wir über anderen Hadith von Riyadus Salihin. Hadith Nummer 163, der uns wieder ein Gleichnis gibt. Wieder ein schönes Gleichnis. Ich lese den Hadith auf Arabisch und danach auf Deutsch. An Jabir radiallahu anhu qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والفراش فجعل الجمال فراش الجمادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون أو تفلتون من يدي. رواه مسلم. Jabir radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes Gleichnis erzählte. Was sagte er? Ich und ihr sind wie einer, der ein Feuer angezündet hat und die Motten und andere Insekten beginnen dorthin zu fliegen, zum Feuer, um davon verzehrt zu werden. Und derjenige, der das Feuer angezündet hatte, versucht sie davon abzuhalten. Ich bin dieser Mann. Ich bin wie dieser Mann, indem ich versuche, euch an die Hüften zu halten, um euch von dem Höllenfeuer zu retten. Aber ihr schlüpft mir aus den Händen. Rawahu Muslim. So ein schönes Beispiel, der uns vieles zeigt. Das uns vieles zeigt. Nochmal lesen. Jabir radiallahu anhu erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes Gleichnis erzählte. Ich und ihr sind wie einer, der ein Feuer angezündet hat, und die Motten und andere Insekten beginnen dorthin zu fliegen, um davon verzehrt zu werden. Und derjenige, der das Feuer angezündet hatte, versucht sie davon abzuhalten. Ich bin wie dieser Mann, indem ich versuche, euch an den Hüften zu halten, um euch vor dem Höllenfeuer zu retten. Aber er schlüpft mir. Aber er schlüpft mir, aus den Händen. Rawahu Muslim. Das ist ein sehr schöner Hadith, der uns die Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erstmal zeigt. Ich und ihr, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt ein Beispiel. Ich wollte sagen, erstmal, dieses schöne Gleichnis. Er erzählt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Nation ist wie ein Mann, der das Feuer angezündet hat. In einer dunklen Nacht, in der Wüste, in einem dunklen Ort, und zwar in der Natur, da wo Insekten und kleine Schmetterlinge und kleine Insekten und Motten viele sind. Und sie liegen da. Sie sehen das Licht, oh, und dann rennen sie und dann fliegen sie dorthin, um ins Feuer zu kommen. Aber sie wissen nicht, was da ist. Er sagt, und der Mann versucht, diese Schmetterlinge und diese Motten und diese Insekten fernzuhalten. Nein, hey, du bist nur Sterne. Wohin? Und ich bin dieser Mann, der das Feuer angezündet hat, wie er. Und ihr versucht mir, von mir wegzugehen und ins Feuer zu gehen. Und ich halte euch an den Hüften fest. Kommt zurück. Aber leider, ihr schlüpft mir aus den Händen. Das Feuer, das sind die Sünden, wovon uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat. Das Feuer sind die Gelüste und die Begierden des Lebens. Der Mann, der uns davon fernhalten will, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der als Licht zu dieser Nation kam, als Rechtleitung für diese Nation kam. Und diese Insekten und diese Schmetterlinge und diese Motten, die sind unwissend. Die Gelehrten des Hadiths sagen, es kann vieles sein. Vielleicht sind das, die Insekten können nicht sehen, deswegen kommen sie rein. Das ist eine, naja, ist fern, also das ist eine Sache, keine gute Erklärung. Weil der Beweis, dass sie sehen, sie waren still. Auf einmal, wenn gefeuert zündet, dann gehen sie. Ha? Das ist Nummer eins. Und da sie sagen, diese Insekten und diese Motten, wenn sie im Dunkeln sind, sie denken, dass sie in einen dunklen Raum sitzen. Und wenn das nicht angezündet wird, für sie, für ihre Vorstellung, das ist kein Licht, das ist kein Feuer, sondern, oh, das ist eine Öffnung zum Licht, zu einem Ort, wo es Licht gibt. Das ist nur eine Öffnung wie Fenster. Genauso wie du ein Fenster siehst. So sehen sie das. Sie sehen das nicht als Feuer. Und dann gehen sie rein, damit sie vielleicht zum Licht rausgehen. Aber da kommen sie rein. Oder die Gelehrten sagen, die Insekten und die Motten, sie sind in dieser Sache, sie wissen nichts Bescheid. Sie wissen nicht Bescheid. Sie kommen, sie sehen das Feuer und einfach gehen sie rein. Auch ob das wegen Licht oder nicht, einfach gehen sie rein. So oder so. Was müssen wir von lehren, von diesem Hadith nehmen? Dafür habe ich mehrere Aussagen von Großgelehrten über diesen Hadith gesammelt, die ich euch heute erzählen werde, was die Ulama dazu gesagt haben. Al-Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, sagte, ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه المخالفين له بالفراش. Der Sinn von diesem Hadith, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم diejenigen, die gegen seine Sunna etwas tun, die nicht nach seiner Methodik leben, hat sie mit den Schmetterlingen verglichen. وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا مع حرصهم على الوقوع في ذلك ومنعه إياهم. Und hat das auch verglichen, wie die Motten und wie die Insekten ins Feuer reingehen, wie die Sünder und wie diejenigen, die gegen die Sünder des Propheten sind, wie sie am Tag der Auferstehung ins Feuer geworfen werden. Und hat gezeigt in diesem Gleichnis, wie sie wirklich nach diesem Licht streben. Sie haben das, weil sie das gerne wollen. Weil sie gerne wollen. Und zeigt, wie Muhammad s.a.w. sie fernhält von den Sünden. وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا اتِّبَاعُ الْهَوَى وَضُعْفُ التَّمْيِيزِ وَحَرْصُ كُلٍّ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى هَلَكِ نَفْسِهِ. Sagt, bei beiden Gruppen, und entweder Menschen oder die im Gleichnis sind, Insekten und Motten. Sie sind in einer Sache eins und einig. Erstmal unwissend. Zweitens, sie können nicht unterscheiden zwischen gut und schlecht. Und drittens, jeder bringt sich selber zur Zerstörung. Abu Bakr ibn al-Arabi, rahmatullahi alayhi, Imam al-Maliki, sagt, والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يعجبه من الضياء. Das ist auch eine schöne Aussage. Sagt, der Sinn davon, was uns Muhammad صلى الله عليه وسلم bringen will, dass die Menschen zum Feuer gehen, nicht weil sie zur Zerstörung gehen wollen. Nein, weil das sie zieht. Und weil sie ihre Gelüste folgen. Genauso wie die Schmetterlinge, sie kommen ins Feuer rein, nicht damit sie zerstört werden, sondern weil das Licht sie fasziniert. Und da haben wir auch eine schöne Aussage von dem Imam al-Ghazali, rahmatullahi alayhi. Er sagt, التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافث في النار، ولكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش، لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال، والآدمي يبقى في النار مدة طويلة أو أبدا، والله المستعان. Das sind Aussagen, die man mit Gold schreiben muss. Er sagt, warum Mohammed Fasim dieses Gleichnis mit den Schmetterlingen gemacht hat. Er zeigt, wie die Menschen ihre Begierden und ihren Gelüsten folgen, blind folgen. Und er sagt, genauso wie die Schmetterlinge und wie die Motten ins Feuer reingehen, aber was er sagt, die Unwissenheit von den Menschen ist noch schlimmer als die Unwissenheit von den Motten. Warum? Er sagt, weil die Motten gleich sterben und in die Nichte gehen, in den gleichen Sekunden, wenn sie reinkommen, ist nicht mehr da. Aber der Mensch bleibt im Feuer. Entweder für ein paar tausend Jahre oder für ewig. Möge Allah uns alle schützen. Guckt mal. Da ist der Tier noch besser. Oder deine Unwissenheit ist noch schlimmer als deine Unwissenheit. Du gehst rein in einem Feuer, wo du immer noch lebst. Deswegen, liebe Brüder, ich sage, was auch ein anderer Imam gesagt hat, der heißt Imam al-Taybi. Er sagt, dieser Hadith spricht über die Grenzen Allahs, die er uns im Koran geschrieben hat. Wo Allah Ta'ala sagt, Tilka hududullah, wa man yata'adda hududallah faulaika humudh-dhalimun. In einer Aya sagt, Tilka hududullah, fala taqrabuha. Das sind die Grenzen Allahs. Geht nicht nach. Geht nicht nah, berührt nicht diese Grenze. In einer anderen Ayah sagt Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und derjenige, der die Grenzen Allah überschreitet, das sind die Ungerechten. Du hast dir selber Unrecht getan. Weil Allah Ta'ala dich gewarnt hat und weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich gewarnt hat. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna himallahi maharimuh." Er hat das gesagt. Die Grenzen Allahs sind die verbotenen Sachen, die uns verboten hat. Vorsicht! Vorsicht, dann brennst du dich. Vorsicht, dann gehst du ins Feuer rein. Das letzte Mal haben wir darüber erzählt. Über die Blicke. Die verbotenen Blicke auf nackte Frauen bzw. auf nackte Männer. Ha? Und wir haben dieses schöne Gedicht erzählt, wo Ibn al-Qayyim sagt, يَصُرُّ مُقْنَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ. Er bringt oder er befriedigt seine Augen mit Sachen, die seinen Herzen schädigen. Da wollen wir keine Freunde haben, die mit Schaden danach kommt. Du guckst eine nackte Frau und du bringst Freude vielleicht zu deinen Augen, aber du weißt nicht, dass du wie diese Motte und wie diese Insekte bist, der ins Feuer reingeworfen wurde. Durch diesen Blick öffnest du eine Tür zum Satan. Komm rein. Beherrsche mein Herz. Mein Herz ist in deiner Hand. Nach dem Blick kommt nochmal gucken. Und dann nochmal vielleicht begrüßen. nochmal mit ihr sprechen und dann einen Termin ausmachen und danach sie berühren und danach sie küssen und dann kommst du zum Unheil. Die größte Sünde, die es im Islam gibt, von den größten Sünden, 7 größten Sünden hat Muhammad s.a.w. gezählt und dazu gehört diese Unheil, dieses verbotene Unheil, dieses verbotene Schlaf mit anderen, nicht in erlaubter Weise. Siehst du, das sind die Grenzen Allahs. Und dieser Hadith zeigt uns, wie barmherzig der Prophet s.a.w. ist. Er ist sehr barmherzig. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Muhammad liebt uns nun das Gute. Er will uns von dem Feuer, von dem Höllenfeuer retten. Er will nicht, dass du in den Sünden ertrinkst. Guckt mal, wie Muhammad, wie Allah Ta'ala seinen Prophet beschrieben hat. Er sagt, zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus eurer eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr im Bedrängnis seid. Oh, es bedrückt ihn. Es bedrückt ihn, wenn wir im Bedrängnis sind. Guckt mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschrieben hat. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr im Bedrängnis seid. Er ist eifrig um euch. Er ist eifrig um euch bestrebt. Zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Und wir haben dich als Barmherzigkeit für die Menschheit gesandt. Allah Ta'ala beschreibt ihn, er ist eifrig um euch bestrebt. Zu den Gläubigen gnadenvoll und barmherzig. Wenn sie sich aber abkehren, dann sag, meine Genüge ist Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn verlasse ich mich und er ist der Herr des gewaltigen Thrones. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er will für die ganze Menschheit nur das Gute. Er will für uns die Rettung haben, für Muslime sowie auch für Nicht-Muslime. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gucken wir seine Biografie, lesen wir seine Sira und inshallah ta'ala, wenn die Zeit, wenn wir inshallah ta'ala in der Zukunft noch Zeit haben, dann werden wir inshallah ta'ala ein extra Unterricht nur für die Biografie des Propheten lassen. Lernen wir und sehen wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles gelitten hat. Als er einmal mit Aisha radiallahu anha war, nach der Schlacht von Uhud, in dieser Schlacht 70 große Gefährten sind getötet. Von den Gelehrten sind getötet. Sein Onkel Hamza ist getötet und nicht nur. Es wurde mit seinem Körper, das ist das Tafsir, sie haben mit seinem Körper zerstückelt und sie haben seine Leber rausgenommen und alles, was innen ist, sie haben mit seinem Onkel so getan. In dieser Schlacht hat Muhammad s.a.w. seinen geliebten Gefährten verloren. Und da kam er zu Aisha. Sie sagt ihm, ja Rasulallah, Hallaqita. هل لقيت من الأذى قط مثل ما لقيت من غزوة أحد؟ Hast du jemals einen Schaden erlebt oder eine Verletzung erlebt die noch schlimmer als der Schaden, was von dieser Schlacht kam? Er sagt ja! Von deinem Volk, O Aisha. Als ich einmal zu ihnen ging, zu einem Dorf, der heißt Taif, bei Mekka. Und dann habe ich sie gerufen zur Wahrheit. Und ich wollte sie von der Hölle schützen. Genauso wie in diesem Beispiel. Was haben sie getan? Sie haben ihre Kinder Steine gegeben und die geistig behinderten Leute und sie sagen, schlagt ihn. Und Muhammad Sassan wurde mit Steinen geschlagen, bis er geblutet hat von seinen Zähnen, von seinem Gesicht und von seinen Füßen. Und er geht und er flüchtet raus außerhalb der Stadt. So traurig. Und so traurig und ängstlich, dass Allah Ta'ala ihn bestraft oder so. Er sagt, Allahumma, inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Allahumma, in lam yakun 'alayya bika ghadabun fala ubali, walakin rahmataka awsa'u li. Al-hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht nach diesem Leiden. Er geht, ja, ja, ich bin der Schwache. Und du bist der Stärkste. Ja, Allah, ich besitze keinen Nutzen für mich. Und du bist derjenige, der uns Nutzen gibt. Ja, Allah, ich habe Angst, dass du auf mich zornig bist. Ja, Allah, wenn du nicht auf mich zornig bist, das ist für mich das Beste, was ich erlebe. Alles andere, kein Problem. Was er gelitten hat, kein Problem. Hauptsache, dass du Wohlgefallen auf mich hast. Dann kamen die Engel. Und was für Engel? Gewaltige Engel. Malakul Jibal. Er sagt, ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lau amartani, la akhbaqtu alayhim al-akhshabayn. Er sagt ihm, O Muhammad, gib mir deinen Befehl. Ich warte auf deinen Befehl. Ich werde jetzt die beiden Berge, sie heißen Al-Akhshabayn, auf diesem Dorf zusammenklappen, dass ich sie vernichte. Da kommt der Engel von dem Wind, der für den Wind zuständig ist. Er sagt ihm, ja, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gib mir deinen Befehl. Ich schicke einen Wind, der in jedem Haus reinkommt und alles zerstört und sie vernichtet. Und alle kommen und warten auf den Befehl Muhammads, sallallahu alaihi wasallam. Was sagt er? La, nein, nein. Asallahu an yukhrija min aslabihim man yuwahhidu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Man yaqulu la ilaha illa Allah. Ich strebe danach, dass Allah von ihren Stimmen, von ihren Nachkommenschaften, dass von ihren Nachkommenschaften Kinder kommen, die ihm allein dienen und die keine Teilbarkeit zu Allah Ta'ala machen. Das war von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wonach er geschrieben hat. Da sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam barmherzig war. Wenn einer von uns von irgendeinem geschädigt wird und dann hast du die Möglichkeit, deine Rache zu nehmen, ja, sofort. Ganz im Dorf haben ihn geschlagen, aber Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam war barmherzig. Einmal war Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam unterwegs und da kam ein Mann mit vielen staubigen Sand, schmutzigen, staubigen Sand in einem Sack. Und er kam zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hinter ihm. Und er hatte ganze Sand auf seine Haare, auf seinen Körper, auf seinem Gesicht, bis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam davon geschädigt wurde. Ganze Sand war auf ihm. Er geht zu seiner Wohnung, zu seinem Haus rein und seine Tochter, Zainab, radiallahu anha wa Allah, sie wischt ihm seine Haare mit Wasser. Und sie sagt, oh mein Vater, wie viel du leidest. Er sagt ihr, ja, oh meine liebe Tochter. Wisse, dass Allah mir den Sieg geben wird. Wisse und sei sicher, dass Allah mich nicht ins Tisch setzt. Das ist der Gesandte des Koran, das ist der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie er gelitten hat, einmal war er beim Niederwerfen. Und da kommt einer mit dem Inneren von dem Kamel, das Innerei, dieser Innerei, mit der Innerei von dem Kamel. Und er kennt das, wie viel Schmutz dort ist. Und so viele schlechte Sachen und Blut. Und er brachte das und er hat das auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam geworfen. Allahu Akbar. Und einmal wurde Muhammad sallallahu alaihi wasallam belästigt und beschimpft. Und er wurde beim Niederwerfen geschlagen. Und was sagt er? Er sagt zu Quraysh: Ist das die Nachbarschaft? Das ist die Nachbarschaft, weil er spricht mit ihren Werten. Sie kennen, was Nachbarschaft ist. Das ist das Behandeln vom Nachbarn. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam so geduldig. Seine Gefährten haben auch gelitten für diesen Islam. Manche wurden gepeitscht bis zum Tod. Bilal radiallahu anhu, er wurde in Zeit von Mittag, in der heißen Zeit, wo es richtig heiß ist und wo der Sand brennt, und sie bringen ihn in der Mitte, nackt, auf dem Sand. Und nicht nur mit gewaltigen, großen Steinen auf ihn. Und sie machen das auf ihn, damit er Al-Lat wal-Uzza erwähnt, ihre Götzen. Und was sagt er? Ahad, Ahad, einzig und allein. Ahad, Ahad, Ahad, Ahad. Da wurde er gefragt, warum sagst du das? Warum willst du nur Ahad? Das ist Bilal, radiallahu anhu wa arda, wie er gelitten hat. Dann sagt er: Ich habe danach gesucht, was am meisten sie bedrückt in ihren Herzen, was am meisten den Kuffar stört. Dann wusste ich, dass diese Tawhid sie am meisten stört. Dann habe ich dieses Wort gewählt, damit ich auch das sage, damit sie richtig im Inneren verletzt werden. Ach, einzig, auch was du mit mir tust, egal. Ammar von der Familie Yasin. Seine Mutter und sein Vater wurden vor seinen Augen getötet. Vor seinen Augen. Und dann kommen sie zu ihm, sie wollten ihn töten. Sie sagen ihm: Sag Al-Lat wal-Uzza. Und guck, Al-Lat wal-Uzza. Erwähne die. Dann sagt er: Al-Lat wal-Uzza. Und dann sagen sie: Beschimpfe Muhammad. Dann beschimpft er Muhammad. Dann sagst du Al-Lat. Dann ist er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach gegangen. Er sagt ihm: Ya Rasulallah. Und er weint: Ma tarakuni hatta wiltu bik. Sie haben mich nicht losgelassen, erst wo ich dich beschimpft habe. Bekomme ich Vergebung von Allah? Er sagt ihm: Wa ma tajidu fi qalbik. Er sagt: Wie bist du dich im Herzen? Was hast du im Herzen? Er sagt ihm: Mutma'innu bil iman. So ruhig mit dem Glauben. Er sagt ihm: Fa'in adu fa'ud. Wenn sie zu dieser Sache zurückkehren, dann geht auch zurück. Sag das Gleiche. So hat ihm Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, aber er sagte zu Al-Yasir, er ging immer vorbei, wo sie bestraft wurden: Sabran Al-Yasir, fa'inna maw'idakum al-Jannah. Oh, ihr Familie Yasirs, seid geduldig und standhaft. Euer Termin ist im Paradies. Festgesetzt. Allah. Sie hören das. Deswegen wollten sie auch. Sie hören das. Abdullah ibn Mas'ud sagt: Wallahi, diejenigen, die den Islam verlassen haben in der Zeit des Propheten, durch Bestrafung, Allah wird ihnen verzeihen. Das habe ich gelesen. Allah wird ihnen verzeihen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns nicht, was wir nicht ertragen können. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam barmherzig mit uns. Was können wir von diesem Hadith, liebe Brüder, lernen? Erstmal, das Befolgen des Sunna führt dich wohin? Zur Rettung. Und das Befolgen der Sünde führt dich zur Zerstörung. Eins. Zweitens. Dieser Hadith zeigt uns die Stellung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie barmherzig er war. Drittens, wenn der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dir kommt, dann sag nicht nein, aber, und das ist nicht Pflicht, sondern das ist nur Mustahab. Wenn der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dir kommt, sag nicht, ah, das ist keine Pflicht. Das ist nur Mustahab. Befehl heißt Befehl. Mach das Vorsicht halber. Ob das Wajib ist oder Mustahab. In beiden Fällen bist du der Gewinner. Richtig oder nicht? Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, macht das. Ich mache es. Ohne zu fragen, ob es Wajib. Jetzt, was ist im Fiqh? In welchem Niveau das liegt? Ob das Wajib oder Mustahab ist? Es interessiert dich nicht, wenn du die Rettung haben willst. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das befohlen? Ja. Okay, mache ich. Und wenn der Verbot kommt, macht nichts. Sag nicht, ist das Makruh oder Haram? Oder das dazwischen? Reicht dir, wenn Mohammed was dir sagt, mach das nicht. Wieso machst du das? Das ist genauso, wie der Mann, der die Motten hindert, ins Feuer reinzugehen. Er hat dir auch gesagt, mach das nicht. Das heißt, er hält dich von dem Höfen. Und so hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Menschen, die den Sünden folgen, mit Schmetterlingen verglichen. Warum Schmetterlinge? Beobachtet mal die Schmetterlinge, wie die fliegt. Schnell. Die ist ganz leicht. Und sie hat keine Richtung. So hier, oben, unten, rechts, links. Und ganz schnell. Ganz schnell ist die da. Das ist ein Zeichen. Für diejenigen, die tief in den Sünden sind, dass sie nicht mehr die Richtung kennen und dass die Gelüste sie zu allen Seiten bringen. Heute Diskothek, morgen Party. Übermorgen ein Termin mit einer Frau. Und danach Schwimmbad, nackte Frauen gucken. Und du bist in allen Richtungen. Deswegen Schmetterling, Al-Farash, Jam'a Farasha. Ha? Und passt auf, liebe Bruder. Egal wie der Befehl ist und egal wie der Verbot ist, Wallahi, der Stärkste ist nicht derjenige, der Muskeln hat. Mashallah. Muskulös, ha? Nein, der Stärkste, das ist derjenige, der sich von den Sünden entfernen kann. Wenn du diese Kraft hast, dich von den Sünden fernzuhalten, Wallahi, du bist kräftig. Du bist Mu'min. Die Ware Allahs ist teuer. Teuer als Mercedes-Benz. Teuer als Daimler oder als Rolls-Royce. Die Ware Allahs ist teuer. Und die Ware Allahs ist das Paradies. Ala inna sil'ata Allahi ghaliyah. Ala inna sil'ata Allahi jannah. Al-Jannah wurde mit allen Prüfungen umkreist. Und die Hölle wurde mit allen Gelüsten und Begierden umkreist. Alles, was dich zieht, das bringt dich zur Hölle. Vorsicht, du wirst sterben, demnächst, egal wie jung du bist, du wirst sterben. Dein Konto muss voll mit Hasanat sein. Nicht Konto von Sparkasse, oder von Deutsche Bank, wenn das so voll ist, aber du hast keine gute Taten, dann bist du der Verlierer. Und du bist in der Hölle. Richtige Konto, richtiges Sparbuch ist das, was du am Tag der Auferstehung sehen wirst. Alles, was du getan hast, wird ganz genau geschrieben. Alles, was du getan hast, Wallahi, auch dieses kurze Blick, wo die anderen nicht aufpassen und wo sie das gar nicht merken, das wirst du finden. Am Tag so und so, in der Sekunde so und so hast du das gemacht. Bis zu diesem Niveau? Ja. Alles wird geschrieben. Al-Fudayl ibn Iyad, ein tugendhafter, Gelehrter von den Vorfahren, er wurde gefragt, warum hassen wir Sterben? Warum mögen wir nicht den Tod? Er sagt ihnen, weil ihr Häuser auf diese Dunya gebaut habt und weil ihr viel Geld gesammelt habt und weil ihr nur nach Luxus strebt und ihr habt nicht für den Jenseits gespart und vorbereitet, dann automatisch kam das. Ihr habt das nicht gemocht, die Häuser und das Geld zu verlassen zu einem Ort, wo Zerstörung gibt. Weil für dich ist das Zerstörung. Wenn du dich gut vorbereitet hast, dann wirst du nach dem Jenseits streben. Und wenn du dich nicht gut vorbereitet hast, dann magst du nicht das Sterben. Liebe Brüder, von diesem Hadith wissen wir auch, dass das Feuer der Gelüste, das Feuer der Begierden brennt. Sie brennt dein Glaube. Stell dir mal so vor, dass dein Glaube wie ein schönes Blatt weiß. Und da kommt ein bisschen Feuer von unten, wie das Feuer das frisst. So sind deine Gelüste und deine Begierden, sie fressen dir deinen Glauben, dann bist du nicht mehr stark. Lieber Bruder, du bist jung und Allah prüft dich sehr mit vielen Sachen, die du siehst und die du hast. Aber willst du das Paradies haben? Wallahi, das Paradies ist nicht leicht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt über dich und über mich und über diejenigen, die diese Zeit erreichen werden. Er sagt zu den Gefährten einmal, oh, ich sehne nach meinen Geliebten. Ich sehne nach meinen Geliebten. Dann sagen sie, sind wir das? Dann haben sie gesagt, hat er gesagt, nein, ihr seid meine Freunde, meine Gefährten. Dann haben sie gesagt, wer sind deine Geliebten? Er sagt, das sind Leute. Hört mal zu. Und freu dich, dass du auf dem Weg des Propheten bist, weil er dich liebt. Wenn du auf seinem Weg bist, hör mal, was er sagt. Er sagt, meine Geliebten sind Leute, die nach euch kommen, die mich nicht gesehen haben. Aber sie haben trotzdem an mich geglaubt und meinen Weg gefolgt. Sie sind meinen Weg gefolgt. Dann hat er ihnen gesagt, diese Leute, jeder von ihnen, kriegt den Lohn von 70 Märtyrern. 70 Märtyrer, Lohn von 70 Märtyrern, den Lohn. Einer, der nach dir kommt und an dich glaubt, aber festhält auf dem Weg. Er geht nicht zu nackten Frauen. Er geht nicht zu falschen Wegen. Er bleibt standhaft und geduldig. Er kriegt den Lohn von 70 Märtyrer. Dann haben sie ihn gefragt, 70 Märtyrer? Von uns oder von ihnen? Dann sagen wir, von euch. Allah, von euch. Wie bringen wir jetzt den Hadith, diesen Hadith mit anderen Hadith zusammen? Dass die Gefährten hohe Stellung haben? Wie? Ganz einfach. Den Lohn, was du hast, so viele Hasanat, kriegst du, sag ich mal, 2 Milliarden Hasanat dafür, das kriegst du den Lohn. Aber das heißt nicht, dass du in der Stellung besser bist. Dein Lohn ist voll, aber sie haben viele Taten für dich gemacht. Und du stehst in ihrem Guthaben. Wisst ihr, was das heißt? Ich und du und dein Vater und deine Mutter und alle Muslime sind in dem Guthaben von Sahaba. Warum? Ohne Sahaba, nach Allah subhanahu wa ta'ala natürlich, ohne Sahaba wären wir gar nicht Muslime gewesen. Ja? Du kommst aus Deutschland, bist Deutsch. Ja, wie kommt das, dass du Muslim bist? Und du kommst aus Ostasien. Was hat Ostasien mit Mekka und Medina zu tun? Was hat Andalusien oder ein Spanier mit mit Mekka zu tun? Was hat ein Marokkaner mit Mekka und Medina zu tun? Was hat ein Südafrikaner mit Mekka und Medina zu tun? Durch den Gefährten. Sie sind verreist, sie haben ihre Kinder, ihre Frauen gelassen und sie gehen, um diese Wahrheit weiterzugeben. Und dadurch sind wir Muslime. Also du, mit deinen Milliarden, stehst du in ihren Guthaben. Also, du bist wie ein Punkt in der Sahara. Gar nichts. Ja, verstehen wir das jetzt. Aber guck mal, was für Lohn du bekommst. Und deswegen, lieber Brüder, wir müssen von diesen Hadith, dieser Sachen, auch verstehen. Andere Sache wäre es, du musst, lieber Bruder, wissen, dass die Hölle, dass der Weg zur Hölle nur mit Sachen voll ist, die dich ziehen. Du musst das wissen. Alles, was deine Gelüste ziehen, pass auf. Ich habe mal einmal gehört, wie Umar ibn Khattab zum Islam kam. Dann haben sie ihm gesagt, ist das Umar ibn Khattab oder ein Gefährte, den wir kennen, aber was uns interessiert, den Sinn von dieser Geschichte. Da wurde er gefragt, warum bist du Muslim geworden? Dann hat er gesagt, weißt du, in meiner Jahiliya-Zeit, in der Unwissenheit-Zeit, ich habe immer gegen meinen Nafs was gemacht. Alles, was mein Nafs gerne hat, gebe ich nicht. Ich war so schlimm. Alles, was mein Nafs nicht will, kriegt sie nicht. Also was mein Nafs will, kriegt sie nicht. Er hat immer mal gekämpft, dass er richtig stark ist. Nicht wie ein Hund, der von seinem Besitzer geführt wird. Egal wo du hin, oder ein Esel von seinem Führer. Der wird immer geführt, hier, da lang, beim Gitter. Weiß er gar nicht wohin. Aber er will sich selber führen. Er will wissen, wann er was tut. Dann hat er gesagt, dann kam der Islam. Und der Islam ruft uns zu einem Gott. Und das wird die Unwissenheitszeit hinter unseren Rücken wegschmeißen. Und dass wir gläubig werden und das und das und das. Dann habe ich gesehen, dass mein Nafs sich davon entfernt. Und dann denkt, mein Nafs will das nicht. Dann tue ich das. Und dann habe ich gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Stärke dich. Stärke deine Persönlichkeit, damit du vor Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wirst. Er beschrieben von einem Kind, der sagt, was raten Sie einem Kind, so, wenn er Angst hat oder kriegt Angst? Da sagen wir Muslime, wir haben Angst nur vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst wissen, es wird dir nichts passieren, außer mit Erlaubnis Allahs. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die ganze Nation sich zusammenschließt, um dich oder um dir zu schaden, sie werden das nicht tun. Erst wenn Allah ta'ala das erlaubt. Und wenn die ganze Menschheit sich zusammenschließt, um dir Nutzen zu geben, sie werden das nicht tun, sie werden dir nicht nutzen. Außer wenn Allah ta'ala das erlaubt. Und deswegen, man darf keine Angst vor jemanden haben, musst Angst vor Allah ta'ala haben. Wenn du Sünde machst, da musst du Angst haben, dass du bestraft wirst. Wenn du was Verbotenes tust, da musst du Angst haben. Aber Angst vor irgendeinem Geschöpfe darf man nicht haben. Angst ist eine natürliche Sache, die Allah geschaffen hat. Und deswegen, auch die Propheten haben in bestimmten Situationen Angst gehabt. Zum Beispiel, als Ibrahim a.s., der Gesandte Allahs, als die zwei Engel zu ihm kamen, und sie kamen in einem menschlichen Gestalt. Und er hat einen Kamm geschlachtet für sie. Und er hat das schön vorbereitet für das Essen. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً. Als er sah, dass ihre Hände das Fleisch nicht, dem Fleisch nicht erreichen, also die Hände, die kommen zum Fleisch in irgendeiner Weise, dass das wie durchsteht, dass also sie erreichen nicht das Fleisch. Da hat er Angst gekriegt. Da hat er Angst bekommen. Oh, so ein Mensch, die Hände gehen zum Fleisch, aber sie erreichen es nicht. Sie können nicht essen, können das nicht greifen. Er hat Angst bekommen. قُلْنَا لَا تَحْرِ إِنَّا رُسُلُ رَبِّنَا إِلَيْكِ. Wir haben ihm gesagt, sei nicht ängstlich. Wir sind die Gesandte Allahs zu dir. Wir sind Boten zu dir. Aber auch Muhammad war einmal in Medina und der geht von einer Mauer vorbei. Diese Mauer war schräg. Schräg. Als Muhammad die Mauer erreicht hat, dann ist er schneller gegangen. Schnell. Dann haben sie gesagt, ja, sag mal, warum? Dann hat er gesagt, sieht ihr nicht die Mauer? Ja? Dass das nicht auf mich runterfällt? Dann ist er schneller gegangen. Ja? Und deswegen Angst, auch der Hud alayhi salam. Verfassia minhum steht das im Koran, als Dawud, die zwei Engel, die zu ihm kamen, in einer Zeit, wo er Mittagsschlaf macht, wo keiner zu ihm normalerweise kommen darf. Und er war Richter zwischen den Menschen. Aber sie wissen, dass schon seit Sprechzeit, Sprechstunde, niemals in Mittagszeit war. Es war bekannt. Aber auf einmal kamen zwei Leute, sie wollen, dass Dawud zwischen ihnen richtet. Er hat Angst gekriegt. Dann haben sie gesagt, er hat keine Angst. Qasmani bababun alaba. Fahkum bainana. Dann wir sind zwei, wir streiten über etwas und du sollst unter uns, ja, zwischen uns richten. Und da war eine Prüfung von Allah, wo er leider nicht bestanden hat, aber Allah hat ihm vergeben. Wo einer gesagt hat, in der Hala Achi, da wo die Sulu und die Sulu der Naja, wo die Naja zu Wahine. Fa'ala Akhimiya. Er sagt, das ist mein Bruder, ein Bruder. Er hat 99 Schafe und ich habe nur eine einzige. Und er will mir mein Schaf nehmen. Er hat ihm gesagt, لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ. Er hat Unrecht getan, als er dich nach deinem Schaf gefragt hat. Er hat gleich gerichtet, ohne dass er den Zweiten hört. Und dann wusste er, dass er geprüft war, dass sie Engel waren. Und dann hat er sich niedergeworfen. Ja, vergib mir. Allah Ta'ala hat ihm vergeben. Was uns interessiert, Angst ist eine Sache, die natürlich ist. Aber man darf nicht Angst vor irgendeiner Sache. Ja? Es bewegt sich etwas hin, Angst. Oder man hat was gehört, schnell Angst. Oder wie manche Leute, sie haben Angst vor Shayarin oder von Jinn. Und diese Jinn, sie haben Angst vor dir. Das musst du wissen, Information von Abdelabi. Mit Erfahrung. Mit Erfahrung. Wallahi, die Djinn, sie haben Angst vor uns. Sie haben Angst vor uns. Sie kriegen Angst. Und wenn du gläubig bist, noch mehr, kriegen sie Angst. Aber wenn du von ihnen Angst hast, wenn du ängstlich bist, dann sind sie wie Berge und du bist wie ein Ameise. Und wenn du keine Angst hast, dann sind sie wie Ameise und du bist wie ein Berg. So stark. Und deswegen, warum Angst? Warum Angst? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur von Allah ta'ala darf man Angst haben. Nur Allah ta'ala. Der Bruder sagt, er kennt jemanden, der arbeitet im Callcenter und der verkauft Lotto-Scheine zum Lotto-Spiel. Ist das haram? Ein deutliches, klares haram. Deutlich, klar, haram. Weil er eine Haram-Sache, eine verbotene Sache ermöglicht. Und er hilft den Menschen dabei, Lotto zu spielen. Und das ist eine große Sünde. Lotto spielen, hallo? Ja? Die Jungs, die das tun. Dieser Tuntunfut oder Fußball und sowas. Und jetzt Weltmeisterschaft ist in vor den Türen. Aber passt auf! Spielt nicht mit den Grenzen Allahs. Derjenige, der in diesem Weg geht, Allah macht ihn noch ärmer. Und wenn er auch reich wäre, auch Millionär, Allah macht ihn arm in seinem Herz. Er hat keine Bescheidenheit. Er hat keine Grenze mehr. Er ist immer arm, auch wenn er Millionär ist. Haben wir nicht gehört, dass dieser Millionär, IKEA, er hat gesagt, ja, er ist geizig. Und er ist stolz darauf, dass er geizig ist. Wir sagen ihm, hör nur zu, das ist Allahs Strafe. Das ist Allahs Strafe, das ist keine Gnade, was du da hast, wenn du das nicht nutzt. Und wenn du keinen Nutzen davon hast. Und deswegen, Vorsicht, das ist Haram. Und derjenige, der das verkauft, das ist ein Haram-Geld. Und er soll was anderes suchen. Darf man Haram-Sachen weiter verschenken, wie zum Beispiel Alkohol? Nein, darfst du nicht. Wo ist der Beweis? Als der Verbot kam von Allah über Alkohol, da kam der Verbot. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Als der Verbot kam, was haben die Gefährten gemacht? Sie haben alle ihre Getränke, berauschende Getränke, rausgeschmissen. Sie haben nicht gesagt, ach, ich kenne eine Tante, die ist sowieso Kafira in Mekka, ich gebe ihr das. Sie ist nicht Muslima. Nein, sowas nicht verkaufen. Jede Haram-Sache darfst du nicht verkaufen, so wie auch verschenken. Warum? Weil du anderen Leuten dazu bringst, dass sie den Haram tun und du wirst dabei beteiligt. Allah Ta'ala. Was ist der Unterschied zwischen großen und kleinen Schirk? Warum wird man beim großen Schirk Kafir und beim kleinen Schirk nicht? So, es gibt zwei Arten von Schirk. Ein großer Schirk und ein kleiner Schirk ist richtig. Aber was ist der Unterschied? Ein großer Schirk, das ist wal'iyadu billah shirkul ibadah. Wenn du bei einem Gottesdienst einen Teilhaber und jemanden an der Seite Allahs beigesetzt, wie diejenigen, die anderen anbeten. Ja? Zum Beispiel Jesus anbeten oder einen Prophet anbeten. Oder Scheich anbeten, der gestorben ist, oder ein Tugendhafter, das ist Schirk. Du darfst niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala anbieten. Das ist großes Schirk. Und so auch mit dem kleinen Schirk. Das ist eine Art von großem Schirk. Ansonsten es gibt viele Arten von großem Schirk. Nicht nur im Gottesdienst, auch derjenige, der die Gesetze Allahs ablehnt, und dafür andere Gesetze nimmt. Und er sagt, an diese Gesetze mache ich die nicht. Das ist auch eine Art von Schirk. Und der kleine Schirk, das ist, der Mohammed hat uns das beschrieben. Er hat, wo Allah Ta'ala sagt, Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah. In eine andere Ayah sagt Allah Ta'ala وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und derjenige, der die Grenzen Allah überschreitet, das sind die Ungerechten. Du hast dir selber Unrecht getan, weil Allah Ta'ala dich gewarnt hat. Und weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich gewarnt hat, er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna himallahi maharimuh." Er hat das gesagt. Die Grenzen Allahs sind die verbotenen Sachen, die uns verboten hat. Vorsicht, Vorsicht, dann brennst du dich.